Frau Lorenz, lesen Sie sich das Protokoll noch einmal durch. Nein. Ich habe es Ihnen gesagt, wenn ich alles gesagt habe, ist dieses Leben abgeschlossen. Wer, wenn nicht ich, hat ein Recht darauf, endlich zu vergessen. Ich habe das nicht zu entscheiden. Das glaube ich auch. Ich habe mich an die Vorschriften zu halten. Sie müssen mir die sachliche Richtigkeit dieser Aussage bestätigen. Das ist nicht mehr von Belang. Machen Sie es mir doch nicht so schwer. Schwer? Ich mache es Ihnen schwer. Womit? Ich komme zu Ihnen und gestehe einen Mord. Einen Mord, von dem Sie vielleicht erst in Wochen erfahren hätten. Nein, von dem Sie niemals erfahren hätten, wenn ich es nicht gewollt hätte. Sie brauchten nur mitzuschreiben. Und ich mache es Ihnen schwer. Sie müssen das Protokoll zur Kenntnis nehmen, bevor Sie es unterschreiben. Das ist mein Leben. Ich werde es wohl kennen. Der Regen läuft die Scheiben herunter. Ich stehe da und sehe durch das Fenster meinen Mann auf der Terrasse. Ich sehe meinen Mann Hartmut Lorenz sterben. Es ist sein 95. Geburtstag. Blumen wurden gebracht, Fotos wurden gemacht, so als wäre nichts gewesen. So als müsste alles immer so weitergehen, Tag um Tag. Aber ich kann es nicht mehr. Keinen Tag länger. Halb hinter mir steht meine Tochter Lara und neben mir steht Corinne. Mein Sohn Mischa hat sich wie immer versteckt. Man könnte, was da draußen geschieht, einen Unfall nennen. Was da aber wirklich vor sich geht, ist auf seine Art und Weise Mord. Ein in den letzten Jahren in meinem Kopf gewachsener Mord. Und wir, die wir hier stehen, haben ein Recht darauf, ihn dort sterben zu sehen. Geben Sie her, ich unterschreibe. Bitte, Frau Lorenz, überlegen Sie genau. Da unten, ja? Und hier bitte auch unterschreiben. Noch ein Protokoll. Ich würde jetzt gern schlafen. Ich muss den Vorgang abschließen, dass Sie ohne nochmalige Kenntnisnahme unterzeichnet haben. Ich weiß, die Vorschriften, das Protokoll. Aber Sie glauben mir nicht, Sie denken sich Ihren Teil. Ja, das tue ich. Sie denken falsch. Hier liegt meine Aussage. Nein, es macht mir nur Mühe, diese Aussage so einfach hinzunehmen. Ich, Maria Lorenz, habe meinen Mann Hartmut Lorenz am Tage seines 95. Geburtstages ermordet. Unterschrift ohne nochmalige Kenntnisnahme. Es ist nichts als die Wahrheit. Nein, Frau Lorenz, Sie lügen. Ich lese es Ihnen nochmal vor. Tatort wie im Vernehmungsprotokoll von Maria Lorenz angegeben vorgefunden. Die im Protokoll als zur Tatzeit anwesend bezeichneten Personen Lara und Mischa Lorenz wurden am Ort nicht angetroffen. Der im Protokoll bezeichnete Alexander Corinne war am Tatort, er wurde vorläufig festgenommen. Der Rollstuhl steht am südlichen Ende der Terrasse. Unterhalb der Terrasse männliche Person, Identität bestätigt als Hartmut Lorenz. Erste Aussage des Gerichtsmediziners Dr. Kölz, Tod durch Schädelbasisbruch infolge eines Sturzes, keine Zeichen äußerer Gewaltanwendung. Ich begreife nicht, warum sich jemand freiwillig einen Strick um den Hals legt. Dieser Mann, mit dem ich seit 1939 verheiratet bin, ist hilflos wie ein Kind. Er hat Alzheimer. Er ist ein Idiot. Ich ertrage diesen glückseligen, idiotischen Ausdruck in seinem Gesicht nicht mehr. Ich, seine Frau, die er zurückgelassen hat mit der Erinnerung an unzählige Verbrechen, in die er uns mit hineingezogen hat. Ein Fehler in der Pflege, eine kleine Unachtsamkeit und er muss sterben. Das habe ich bedacht. Ich kenne ihn in- und auswendig. Ich sehe ihn da sitzen, mitten im Regen, mit den bloßen Händen in die Schlagsahne-Schüssel langen. Er hat immer gefressen wie ein Tier, nie wie ein Mensch. Und Schlagsahne ist wie die letzte Insel seines verödeten Gehirns, die noch aus dem Meer des Vergessens ragt. Ich weiß das. Ich habe mit dieser Gier gerechnet. Da sitzt er nun und schlingt. Er kennt kein Maß. Er würde bis zum Umfallen in sich hineinschlingen. Und ich werde ihn gewähren lassen. Die süße Sahne und sein Blutzucker vertragen sich nicht. Die Spritzen sind im Haus. Ich bin im Haus. Die Tür aber ist zu. Es ist die Wahrheit! Ihre vielleicht, aber nicht die der Fakten. Ihr Mann ist ohne nachweisliche Fremdeinwirkung an den Folgen eines Schädelbasisbruchs verstorben, den er sich beim Sturz aus dem Rollstuhl zugezogen hat. Ich habe ihn umgebracht. Nein, das haben Sie nicht. Sie haben ihn vielleicht nur sterben lassen. Ein Unterschied, ein riesengroßer Unterschied. Sie haben ein unterschriebenes Protokoll, ein Geständnis. Es muss doch irgendwann einmal Schluss sein. Schluss, Schluss! Glauben Sie, es wäre die erste Lüge, die hier unterschrieben worden ist? Revier 24, Polizeiobermeister Gerlach. Nein. Nein, dafür bin ich nicht zuständig. Ich verbinde Sie mit der Wache. Moment. Entschuldigen Sie, Herr Kurin, wir waren stehen geblieben bei... Ja. Woher kannten Sie den Verunfallten? Verunfallten? Das ist doch lächerlich. Was war es Ihrer Meinung nach? Ein Parteigericht. Bitte? Ich habe ihn für schuldig befunden und gerichtet. Sie? Maria, also Frau Lorenz, hat vielleicht ebenso gedacht wie ich, aber ich habe es getan. Herr Lorenz ist also durch Ihre Einwirkung aus seinem Rollstuhl die Treppen zur Terrasse herabgestürzt? Nein. Er ist also von alleine gestürzt? Ja, nein. Entschuldigen Sie, aber es fällt mir schwer, was Sie hier sagen, nachzuvollziehen. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber Maria und mir ist, also Frau Lorenz, ist es nicht leicht gefallen. Nein, das ist es nicht. Sie geben also zu Protokoll, dass Sie gemeinschaftlich den Tod von Herrn Lorenz zu verantworten haben. Wie einer stirbt, das hat er selbst zu verantworten. Maria hat mich angerufen und gefragt. Nein, sie hat nicht gefragt. Sie hat bestimmt, dass ich kommen sollte. Ihr Ton war so entschlossen, dass ich kommen musste. Jetzt stehe ich neben ihr, neben meiner unerreichten Sehnsucht, sehe ihr streng gebundenes graues Haar und sehe zugleich Lorenz auf der Terrasse, den Mann, den ich nie wiedersehen wollte, dessentwegen ich dieses Land verlassen habe. Ich sehe ihn sterben. Ich sehe, was ich mir immer gewünscht habe, aber es macht nicht glücklich. Jetzt scheint etwas auf der Terrasse zu geschehen. Etwas mit Lorenz Körper im Rollstuhl. Er windet sich. Die wir im Haus stehen, sehen uns nicht an. Wir spüren uns und jeder hat seinen Blick auf diesen beginnenden Todeskampf gerichtet. Ich sehe den Mann sterben, der die Eltern seiner künftigen Frau in ein sowjetisches Lager verriet, der das Mädchen, welches sie damals war, bei sich aufnahm, sie zu seiner Geliebten und Frau und schließlich zu seiner Komplizin werden ließ. Ich sehe den Mann sterben, der mich ein Leben lang verraten hat, mich und die gemeinsame Sache. Er gerät in Konvulsion. Er zuckt. Die Schüssel fällt zu Boden. Der Rest der Sahne ergießt sich über seinen Schoß. Sahne hängt ihm in den Mundwinkeln. Und Sahne klebt auch an seinen zuckenden Händen, mit denen er sich Clownsspuren ins Gesicht schmiert. Sein Körper kämpft, und sein Kopf begreift es nicht. Oder doch? Er soll doch merken, dass er stirbt. Verreckt. Ich höre die Schale die Treppe hinunterpoltern. Herr Kurin. Frau Lorenz hat mit dem Tod Ihres Mannes nichts zu tun. Wenn Sie bei dieser Aussage bleiben, reden wir über vorsätzlichen Mord. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Nichts anderes habe ich getan. Herr Kurin, ich verstehe das nicht. Das können Sie auch nicht. Und ich brauche niemanden mehr, der mich versteht. Es ist der Mühe nicht wert. Nehmen Sie zu Protokoll, dass Alexander Kurin, Genosse seit der ersten Stunde, den Tod von Hartmut Lorenz beschlossen, befördert und billigend in Kauf genommen hat. Oder kürzer, ich habe ihn hingerichtet. Zu trinken. wenn er nun nicht tot ist. Vielleicht holen Sie ihn zurück. Triumph der Medizin. Wir lassen die Leichen wandeln, hä? Lara, weißt du bestimmt, dass er tot ist? Ja, verdammt nochmal. Lorenz ist tot. Aber die Idee ist unsterblich. Tadam, tadam, tadam, tadam. Ein Gespenst geht um in Europa. Ich mache mir Sorgen um Mutter. Was gibt's da zu sorgen? Es war ein Unfall. Der Unfall eines alten, kranken Mannes. Sie ist von sich aus zur Polizei gefahren. Sie wird einen schrecklichen Schlussstrich ziehen. Weißt du noch, was sie sagte, als der Regen anfing und wir alle am Fenster standen? Ich habe nicht am Fenster gestanden. Manchmal denke ich, du bist wie unser Vater. Feige und bösartig. Willst du die ganze Flasche austrinken? Ja. Schwesterchen, das will ich. Ich bin wie unser Vater. Lang bleibe tot der Genosse Lorenz. Prost. Ich bin feige und böse und egoistisch. Wie du. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir haben nur Glück gehabt, weißt du. Dieses wunderbare Glück der Geburt. Und das würden nicht ganz so viele Leichen im Keller haben, wie der teure Verstorbene. Du darfst nicht so reden. Meinst du nicht, wir sollten uns auch umbringen? Oder warten, bis Mutter uns umbringt? Ein nettes, postmodernes Königsmörder-Drama. Gott, Lara, merkst du es denn nicht? Wir sind da schon tot. Denkst du, manches hat mir im Leben mit Vater nicht wehgetan? Für einen Augenblick habe ich wie Mutter gedacht. Wenn er tot ist, dann wird es sein, wie wenn ein Stein von der Brust fällt und man aufatmen kann. Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Denkst du jetzt, ich sage, Lara, du bist frei, geh hin und wandle in Frieden? Ich habe niemanden umgebracht. Bis gestern, Schwesterchen. Bis gestern. Gnädige Frau, wo waren Sie gestern? Stimmt. Du warst nicht am Fenster, als er starb. Du bist rausgeschlichen ins Klo. Du hattest deine Flasche wie immer am Spülkasten, weil wir ja dumm sind. Weil wir nichts riechen, schmecken, fühlen. Weil wir deinen schwankenden Gang übersehen. Weil wir ja nicht wissen, dass du alles nur im Suff erträgst. Ich mache mit meinem Leben, was ich will. Ja, ja, ja. Mach, was du willst mit dem versoffenen Rest. Ich sag dir, was Mutter gesagt hat, als wir am Fenster standen und auf die Terrasse sahen. Hol Mischa her. Das geht uns alle an. Aber du hattest das Klo verriegelt. Du hast nicht einmal gesehen, wie er starb. Und dann hat Mutter gesagt, ich hätte das Senfwasser trinken sollen. Damals. Damals. Damals. Und was, wenn sie dich gemeint hat? Wir sind Zwillinge, liebe Schwester, Zwillinge. Lorenz hätte sie totgeschlagen, wenn sie uns abgetrieben hätte. Das hätte er. Wie sein großes Vorbild, der Genosse Stalin, seine Frau totgeschlagen hat. Und nun sind wir durchs Leben abgetrieben. Du kannst mich nicht kränken. Weißt du, dass er uns alle angesehen hat? Uns alle? Der Reihe nach. Quatsch, er konnte ansehen, was er wollte, ohne es zu erkennen. Vielleicht hat er euch für Kleiderständer gehalten oder seltsame Pflanzen. Vielleicht hat er auch durch alle hindurch gesehen. Nein, er hat uns allen in die Augen gesehen. Sein Blick war voll Verachtung. So hat er. Ich könnte mich nicht erinnern, dass er das zu Lebzeiten einmal getan hat. Hat er immer an einem vorbeigesehen oder die Augen zur Decke gedreht. Vielleicht in die lichten Fernen zum Silberstreif der Menschheit. Und wieso hat Mutter auf einmal recht? Wieso? Sie hat mich, soweit ich zurückdenken kann, niemals in den Arm genommen, niemals in Schutz genommen. Dich vielleicht? Wir waren nur da, gemacht, um das begonnene große Werk fortzusetzen, oder weil er sich in seiner Gier nicht bremsen konnte. Gib mir auch ein Glas. Doch einmal hat sie mich in den Arm genommen. Du warst, glaube ich, auf der Krim in Artek, Pionierrepublik der Besten. Ich musste zu Hause bleiben, ich hatte Mumps. Und Vater war in der Stadt am 17. Juni. Und das Radio lief, redete und redete und redete geheimnisvolles Zeug. Und dann hat sie mir diese lieben Worte gesagt. Ehe sie uns aufhängen, bringe ich uns alle um. Die werden uns nichts tun. Gepriesen sei, was hart macht. Tröstlich, nicht wahr? Vergiss es. Sie waren aus dem gleichen Holz. Prost. Seit wann wohnen Sie in Bayern, Herr Corin? Seit 1976, Frühjahr 76. Ich denke, hier kam keiner raus. Und dass Sie, ausgerechnet Sie, also... Kommunist. Richtig, Kommunist. Also, dass Sie den Osten verlassen haben. Sie können mit den Jahreszahlen nichts anfangen, nicht wahr? 38, 53, naja, 61, die Mauer vielleicht. 68, 76... Geschichte, ja. War nie so ganz meine Stärke. Schon seltsam, viele Jahre hat man geglaubt, dass all diese Jahreszahlen mal etwas bedeuten werden, dass sie einen Sinn bekommen, nachträglich. Und jetzt bedeuten sie nur noch etwas für mich. Haben diese Daten etwas mit Lorenz zu tun, mit seinem Tod? Ich meine, wenn nicht, dann ist es schon spät und ich bin seit 14 Stunden im Dienst. Wer wird das lesen? Die Staatsanwaltschaft. Also alles, was unmittelbar den Fall Lorenz betrifft. Lorenz betrifft unmittelbar mein ganzes Leben. Tut mir leid, junger Mann. Es wird spät werden. Gut, bringen wir es hinter uns. Das erste Datum war 1938. Und wo? Spanien, Madrid. Ich war in Spanien und Lorenz in Moskau. Sie dürfen mir nicht sagen, was mit Alexander, mit Herrn Corin ist. Nein, das darf ich nicht. Vielleicht... Vielleicht was? Könnten wir einen Zusatz machen zum Protokoll? Herrn Corin betreffen? Ja. Er ist ein alter, kranker Mann. Ich würde ihm das gerne ersparen. Er hat 23 Jahre Gefängnis und Zuchthaus hinter sich. 5 Jahre Exil. Dass er zum Geburtstag kommen würde, damit hatte niemand gerechnet. Es war Zufall, dass er da war. Corin neben mir atmet schwer. Er hat Asthma. Lager, Zuchthaus, Gefängnis. Corin, der ein schöner Mann war und nur eine Nacht, mein Geliebter, ist ein altes, müdes Wrack. Wir sind alle ausgebrannte Hülsen. Da ist kein Beginn mehr. Er hatte gütige Hände und traurige Augen. Alles an ihm war eine schreiende Einsamkeit. Und ich war die Frau eines alten Mannes. Und wir waren jung. Es war nur Lust, ungestillte Lust, als wir miteinander schliefen. Und danach blieb es so, ungestillt. Als der Mann, der da draußen allmählich stirbt, davon erfuhr, hat er dafür gesorgt, dass Corin alles Unglück widerfuhr, was einem widerfahren konnte. Corin hat mich geliebt, liebt mich noch heute. Aber ich habe ihn nie geliebt. Ich habe niemals jemanden geliebt. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Meine Tochter schaut beständig nach der Türe. Sie hofft, dass ihr Bruder kommt. Aber ihr Bruder kommt nicht, hat sich im Klo eingeschlossen und betrinkt sich. Sie sind beide schwach. Vielleicht ist es meine Schuld. Aber ich denke, sie sind schwach aus sich heraus. Kleine Menschen, kleinmütige Menschen. Alle Generationen werden kleiner und nichtiger. Nein, ich habe meine Kinder nie geliebt, wie ich Lorenz nicht geliebt habe, wie ich das ganze lange Leben nicht geliebt habe. Ich kann mich nicht erinnern, was war, als meine Eltern noch lebten. Aber seit meinem 12. Lebensjahr hat Lorenz mich gelebt. Da war kein Platz für Liebe. Und jetzt lasse ich ihn dafür verrecken. Alexander Corin saß neben der Leiche von Lorenz, als die Polizei eintraf. Er hatte sich hingelegt, er war müde. Er muss Lorenz gefunden haben, nachdem ich zur Polizei gefahren bin. Herr Corin kam also völlig überraschend zum Geburtstag. Es gab keinerlei Kontakt vorher. Nein. Mhm. Sie kannten Herrn Corin woher? Aus Moskau. 1939 kam er aus einem Internierungslager in den Pyrenäen nach Moskau. Was ist Frau Lorenz? Ist ihr nicht gut? Ich musste nur gerade daran denken, wie Corin in unserem Zimmer saß. In Moskau. Im Hotel Lux. Da wohnten einige ausgewählte Kader. Lorenz war gerade zu einer Sitzung im Kreml. Corin saß da, starrte vor sich hin und sagte, Das also ist euer Zuhause in der Fremde. Ich nickte, stolz, denn es war eine wirklich schöne Wohnung, meine erste Wohnung. Ich hatte Lorenz gerade geheiratet. Gewöhn dich nie daran, fuhr er fort und sah mich plötzlich an. Niemals daran gewöhnen. Wer an die Sache glaubt, der ist fremd unter seinesgleichen. Verrat und Disziplin gehören zusammen. Die kleinste Heimat bist du selbst. Warum erinnern Sie sich ausgerechnet daran so genau? Nicht nur daran. Das ist ja das Furchtbare. Die Erinnerung ist wie eine Qual beim Versuch, das Gewesene zu vergessen. Aber was diesen Abend betrifft, ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, was Corinne meinte. Genauer gesagt 2 Jahre, bis man Corinne aus der Lubjanka entließ. Warum wurde er inhaftiert? Es war die Quote. Die Quote? Eine Revolution wird am Leben gehalten durch die besiegten Feinde. Während man sich mit den äußeren Feinden zu arrangieren suchte, blieb nur noch der innere Feind übrig. Man holte Corinne aus einem französischen Internierungslager, um ihn in Moskau ins Gefängnis zu stecken. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ein deutscher Anarchokommunist, Spanienkämpfer. Einer der vielen, die gesehen haben, wie die sowjetischen Dampfer mit den Hilfsgütern und Waffen abtreten, als der Vertrag mit Hitler geschlossen war. Der gesehen hatte, wie die deutschen Flieger der Legion Condor, die in Moskau ausgebildet worden waren, ihr Ziel in unseren Reihen trafen. Kaum einer, der Spanien überlebte, hat Moskau überlebt. Hat sich niemand für Corinne eingesetzt? Doch, Lorenz. Verstehe. Nein, Sie verstehen nicht. Lorenz hat ihn auf die Liste der verdächtigen deutschen Genossen gesetzt. Schläfst du? Schön wär's. Dass sie uns noch nicht geholt haben. Weil es regnet. Sie holen uns, wenn der Regen getrocknet ist. Du redest wirres Zeug. Du hast wirklich die ganze Flasche ausgetrunken. Ich bin völlig klar. Erinnerst du dich, als wir 53 in dieses Haus mit dem Fahrstuhl gezogen sind? Was hat das damit zu tun? Ich habe immer auf den Fahrstuhl gelauscht. Man hörte die Scherengitter klirren, dann dieses dumpfe Grummeln, wenn der Motor sich zu drehen begann, und dann die Schläge in den einzelnen Etagen. Dum dum, erster Stock, dum dum, zweiter Stock, immer näher. Immer näher. Ich hatte immer Angst, er würde stecken bleiben. Und Vater hatte Angst, er würde eines Nachts in unserer Etage halten. Quatsch, wir waren in Berlin und nicht in Moskau. An dem Abend aber hatte er Angst. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Vater hatte uns von der Schule abgeholt und vor der Tür stand dieser große schwarze Wagen. Als Vater ihn sah, schob er uns schnell ins Haus. Er hatte mich so fest am Arm gepackt, dass ich blaue Flecken davon bekam. Das müsste ich doch wissen. Wir mussten ganz früh ins Bett, so früh wie nie. Und dann fing der Regen an. Unser Zimmer war auf der Wetterseite, weißt du noch? Und dann habe ich Mutter gehört, wie sie auf ihn einredete. Erst war es nur ein Murmeln, dann aber wurde es immer lauter und lauter. Er soll die Pistole weglegen. Niemand käme ihn holen, niemand, das wäre alles nur Einbildung. Nichts habe sich vorzuwerfen. Außerdem kämen sie nie bei Regen. Dann gab's so etwas wie ein Handgemenge. Ich wollte hinaus, um zu sehen, gegen wen Vater mit einer Pistole kämpfen wollte, und sah Mutter, wie sie ihm die Pistole aus der Hand nahm, und dann ruckte der Fahrstuhl an. Die beiden standen wie tot da, richtig wie ich mir tot vorstelle. Und ich zählte 6, 7, und dann war er bei uns in der 8. Etage. Und dann hörte man die Klingel gegenüber, bei Schmidt. Und kurz darauf polterte der Fahrstuhl abwärts. Vater und Mutter standen jetzt an der Tür und lauschten, bis all das Türenschlagen ein Ende hatte. Am nächsten Morgen kam Uschi, die dicke Uschi Schmidt, nicht mehr zur Schule. Es war deine Freundin. Vater sagte, die Schmidts wären weggezogen. So konnte man das auch nennen. Habe ich dir das nie erzählt? Nee. Aber was war das mit dem Regen? Ein alter Spruch von Mutter. Und was bedeutet er? Wenn sie im Wagen auf dich warten und es regnet, bleibt ein trockenes Viereck zurück, da wo sie gestanden haben. Und es sollte doch kein Aufsehen machen, wenn sie einen holten. Ich denke, in dieser Nacht hat es geregnet. Genau. Es war ja nur ein Spruch gegen die Ohnmacht, hilft nur Aberglaube. Wenn sie dir an den Arsch wollten, haben sie jede Regel gebrochen. Wie Vater. Sie waren also bis 1941 in Moskau ohne nähere Begründung inhaftiert. Ist das richtig, Herr Kurin? Irgendeinen gängigen Paragraphen haben Sie eingesetzt. Ich weiß das nicht mehr, ich habe es vergessen. Und entlassen wurden Sie aus welchem Grund? Irrtum in der Sache. Unglaublich. Ja, ich fand es auch unglaublich. Aber, dass ich am Leben war, Parteibuch zurück, Orden zurück, Händedruck, Schulterklopfen und ran an die Arbeit. Und Hartmut Lorenz? Er holte mich ab. Aber er hat Sie da reingebracht. Das wusste ich damals noch nicht. Und was für eine Arbeit bekamen Sie? Ich lange umschreibe, Spitzelspion, man schickte mich nach Mexiko. Mexiko? Ja, da saßen die alten Spanienkämpfer im Exil und da saß auch Trotzki. Trotzki, wissen Sie, der Buhmann der Revolution, Lenins Rivale. Ist der nicht dort umgebracht worden? Mit einem Hammer? Ich habe da mal einen Film gesehen mit Romy Schneider und Alain Delon. Mit einem Eispickel, ja. 41. Ich war gerade ein paar Wochen da. War das Ihr Auftrag? Ich? Ich war ein kleines Licht. Ich sollte nur Augen und Ohren offen halten, was so an trotzkistischem Gedankengut in den Köpfen meiner Genossen herumspukte. Zuhören und berichten. Warum haben Sie das getan? Weil ich es für richtig hielt. Es war ein Befehl. Das kennen Sie doch. Das ist ja wohl was anderes. Jetzt, im Augenblick. Und in 30, 40, 50 Jahren... Aber ich halte mich an die Rechtsprechung. Außerdem bespitzle ich Sie nicht. Dies ist eine Einvernahme. Der mich damals verhörte, sagte, wir müssen Einvernehmen in der Sache erzielen, Genosse. Mag sein, du bist unschuldig, im Augenblick aber nützt dir das gar nichts. Was dir nützt, wenn du nicht an die Wand willst, ist ein Geständnis. Einer ist nicht ehrlicher und wahrhaftiger als die ganze Partei. Das musst du verstehen, Genosse. Ich zwinge Sie nicht, gegen Ihren Willen etwas auszusagen, ist das klar. Ich untersuche die Umstände eines Todesfalles. Und Sie selbst haben sich der Schuld an diesem Tod bezichtigt. Oder lügen Sie? Maria steht neben mir. Fast könnte man denken, ein altes Paar am Fenster, den Regen betrachtend. Für einen solchen Augenblick des Friedens hätte ich alles gegeben. Aber unser Schicksal war Lorenz, war die falsche Treue, war der Verzicht. Wir stehen da und sehen Lorenz sterben und was wie eine Befreiung sein sollte, ist wie Strafe. Wir werden nicht mehr frei. Maria hat an seiner Seite Schuld über Schuld auf sich geladen. Ausdauernd und verbissen hat sie die Schuld geschluckt. Und ich auch, ich habe verraten, habe zerstört. Wieso dachte ich zu kommen und mit diesem Tod Frieden erkaufen zu können? Oder wollte ich nur Maria zurück? Und diesen Moment, dieses am Fenster stehen und auf die Hoffnung harren, auf den Moment, wo es still in einem wird und friedlich, und handle gar nicht, sondern bin nur stummer Zeuge, Mitwisser. Wie schon immer, wenn etwas zur Sache wird, verliert es die Menschlichkeit. Alles, was nicht in das Schema der Sache gehört, gehört abgeschnitten. Es schneidet der ab, der die Macht hat. Und wir? Was haben wir? Die Ohnmacht der Verlierer der Geschichte? Und dennoch schneiden wir ab und ab und ab. Und es geht ins eigene Fleisch. Niemand will umsonst gelitten haben. Jeder hat in der Hand den ersten Stein. Herr Corin, bleiben Sie bei der Wahrheit. Und was, wenn Sie die Wahrheit gar nicht verstehen können? So wie Sie die Jahreszahlen nicht verstehen? Ich habe mich mit Fakten auseinanderzusetzen, Herr Corin. Zurück zu Lorenz. Er spielt in Mexiko aber keine Rolle. Die Berichte gingen an ihn. Von dort ins Parteiarchiv und von dort aus wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Die Weichen bis heute. Gab es also nach der Rückkehr nach Deutschland so etwas wie eine Anerkennung für Ihren Verrat? Ich habe nichts verraten. Niemanden denunziert. Ich habe die Wahrheit gemeldet. Die Genossen in Mexiko sind verlässlich. Gut. Gut, aber schlecht. Als wir zurückkehrten, waren wir schuldig. Irrsinnige Logik. Es war das falsche Exil, die falsche Entbehrung, das falsche Leid. Wieder einmal der falsche Ort zur falschen Zeit. Wenn Moskau recht hat, muss Mexiko, Schweden, die Schweiz, musste jeder dieser anderen Orte falsch gewesen sein. Dem Sieg folgt das Misstrauen und die Abrechnung. Das ist mir zu hoch. Wenn Sie das alles wissen, warum sagen Sie dann, Sie wären Kommunist? Es reicht nicht, eine Idee von der neuen Welt zu haben. Man muss diese Idee auch aushalten können. Und was einer aushält, ist eine einsame Sache. Ich bin mein Kommunismus, solange ich stattfinde. Ich glaube, das gehört nicht ins Protokoll. Schon gut. Das gehört keinem Sterblichen als mir. Klingt komisch. Hölderlin, König Kreonin, Antigone. Wie kommen Sie denn dazu? Knastlektüre, Bautzen 1953 bis 1960. Konterrevolutionäre Plattformbildung wird Ihnen nichts sagen. Gehört zum alten Kapitel Disziplin und Verrat. Ich hatte einfach viel Zeit zum Lesen. Frau Lorenz, darf ich Ihnen etwas vorlesen? Wenn es sein muss. Was ist es? Es ist gerade per Fax gekommen, die Aussage von Alexander Corin. Nehmen Sie zu Protokoll, dass Alexander Corin, Parteigenosse seit der ersten Stunde, den Tod von Hartmut Lorenz beschlossen, befördert und billigend in Kauf genommen hat. Oder kürzer, ich habe ihn hingerichtet. Das ist nicht wahr. Als ich am Morgen in Lorenz' Zimmer trat, war er angezogen. Ein Wunder für einen Mann, dessen Gehirn Tag um Tag mehr und mehr ausradiert wird. Er saß da in seinem Anzug mit allen Orden und Ehrenzeichen und sah mir entgegen. Er hatte eine rote Mappe auf dem Schoß, die Mappe, in der er die Reden aufzubewahren pflegte. Und für einen Moment hatte ich panische Angst, es könnte sein wie zuvor. Er würde aufstehen und zu reden beginnen. Aber dann sah ich, dass die Mappe leer war, leer wie sein Blick. Und ich sah, dass er sich eingemacht hatte. Wenn es einen Zweifel gegeben hätte, nur einen leisen Zweifel, in diesem Moment war er fort. Er hatte keine Macht mehr, über nichts. Der Mann, der mein Mann war, auf der Terrasse in seinem Rollstuhl, ist jetzt still. Sein Kopf ist auf die Tischplatte gefallen. Das müsste das Koma sein. Vielleicht, wenn er tot ist, werden die Erinnerungen verblassen, werden die Namen seiner Opfer in meinem Kopf gelöscht sein. Menschen, die ich alle kannte, mit denen ich auf vertrautem Fuß stand, bis Lorenz sie verriet. Ich habe geschwiegen. Ich habe zu allem geschwiegen. Eigentlich müsste auch ich sterben. Vielleicht habe ich dazu noch die Kraft. Aber der da draußen soll gestorben werden. Nicht die Uhr der Natur soll ablaufen, sondern angehalten werden. Corinne neben mir sagt, dass es jetzt vorbei ist. Aber ich glaube es nicht. So leicht geht so etwas wie Lorenz nicht tot. Corinne geht hinaus, geht über die Terrasse und steht vor Lorenz. Dann greift er nach dessen Puls. Da plötzlich bäumt sich der Mann im Rollstuhl auf, umklammert Corinnes Hand. Was ist Herr Corinne für Sie, Frau Lorenz? Das gehört nicht hierher. Frau Lorenz? Ich weiß nicht, was Herrn Corinne zu so einer Aussage gebracht hat, aber sie stimmt nicht. Ich muss auch nichts weiter aussagen, nicht wahr? Das Recht haben Sie. Lara? Ja? Er hat uns mit allem allein gelassen. Er hat Mutter die Erinnerung gelassen und hat sie einfach verpisst. Das hat er. Manchmal habe ich gedacht, er ist gar nicht krank. Da hat sich nur eine Verkleidung gewählt, eine Tarnung. Hat simuliert und zugesehen, einfach nur zugesehen, wie alles den Bach runtergeht. 8 Jahre lang, ja? Warum nicht? Er hat sich sein Leben lang so verhalten. Macht der Gewohnheit. Nein, Micha, nein. Was auch immer war, an die Sache hat er geglaubt. Naja, an seine Sache. Er hat uns verarscht, Schwester. Er hat sein Leben lang, er hat alle verarscht. Dann hätte sein Tod keinen Sinn. Dann hat er auch gar keinen. Ihr habt ihm einfach zu viel Ehre damit angedeihen lassen. Ist es euch eigentlich klar? Ihr habt es nur getan, damit euer mieses kleines Leben nachträglich noch einen Sinn bekommt. Stimmt, ich war auf dem Klo und ich habe mich besoffen. Aber als er starb, stand ich hinter euch. Ich habe gesehen, was zu sehen war. Und es war sinnlos. 1953, der 17. Juni. Nein, keine Was-wäre-wenn-Geschichten. Es war unser Fehler. Die Panzer, die Steine, egal wer davon einen Nutzen hatte, wir haben es auf die Spitze getrieben. Und ich war bei Lorenz und habe es ihm gesagt und habe es ihm unter 4 Augen gesagt. Und er hat mir unter 4 Augen geantwortet, ja, du hast recht. Ich habe ihn gefragt, was wir tun werden. Er hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und geantwortet, vorsichtig sein. Und für diese Bemerkung bekam sie 7 Jahre Bautzen. Ja. Lorenz hat gegen sie ausgesagt? Nein, es gab aber genug andere, die dazu bereit waren. In dieser Zeit hat es nur so abgeschnittene Schicksalsfäden geregnet. Es wurde wieder einmal übersichtlicher. Sie gingen nach ihrer Entlassung wieder an die Arbeit. Sie waren in der Bundesrepublik als Korrespondent. Also schenkte man ihnen Vertrauen. Nein. Ich habe um diesen Auftrag gebeten, an anderer Stelle, um Lorenz aus dem Weg zu gehen. War Lorenz so allmächtig, dass sie das Land verlassen mussten? Nein, aber viele wurden ihm ähnlich. Und selbst wenn ich ihm in der DDR aus dem Weg gegangen wäre, er hätte mich immer wieder gesucht. Warum hat er sie so sehr gehasst? Das weiß ich nicht. Sie wurden nicht rehabilitiert? Doch, 1993, aber das war nicht mehr wichtig für mich. Aber Ihr Hass hat bis auf den heutigen Tag gereicht. So lange hat er vorgehalten, dass Sie zum Geburtstag anreisen, nur um einen alten, senilen Mann, wie Sie es aussagen, hinzurichten. Manches vergisst man eben nie. Lorenz Hände wie Vogelklauen um meinen Arm. Seine Augen mit den brandroten Lidern, Vogelaugen. Ein Geier. Ein Aasgeier. Er erkannte mich und der mit Speichel und Schlagsahne und Blut verschmierte Mund in seiner Fratze bewegte sich, stieß Sahneklumpen aus und sabberte, du kriegst sie nie, Corinne, nie. Ich griff nach den Krallenfingern und bog sie von meinem Arm weg. 4 rote Halbmonde auf meinem Arm, in der Haut, und quetschte sie zusammen. Ich glaubte, die papierne Haut knisten und reißen zu hören. Ich stieß ihn von mir fort. Er taumelte gegen den Rollstuhl, versuchte sich festzuklammern und erhielt sich fest, Für einen Moment war er der Alte. Er sah mich an und dann sah er zum Haus und sah sie dort stehen, Maria, Lara. Er hob die Hand gegen das Haus. Dann glitt der Rollstuhl unter dem Druck beiseite und Lorenz stürzte auf die Treppe. Es gab ein ganz trockenes Geräusch, ein ganz kurzes, wie wenn man einen Schalter umlegt. Gar nichts Besonderes. Und seine Augen starrten gebrochen in den Himmel. Sie sagten vorhin Parteigericht. Es sieht doch aber eher aus wie eine persönliche Rache für ein verratenes Leben, oder? Für Sie vielleicht. Für mich ist das ein und dasselbe. Und für Frau Lorenz? Kein Kommentar. Wann hat Mutter es dir gesagt? Was meinst du? Wir haben, glaube ich, momentan nur ein Thema. Oder wann sie dir gesagt hat, dass er sterben soll. Sie hat mich nur festgehalten, als der Regen kam und gesagt, es ist besser, du bleibst bei mir. Ich frage mich nur, wann sie es beschlossen hat. Ich denke, als Vater zu vergessen begann. So? Ja, sie wusste alles und er wusste nichts mehr. Obwohl er immer mehr verblödete, ging es ihm immer besser. Er saß da, rosig und silbergrau und grinste. Als ich ihn so zum ersten Mal sah, wurde mir schlecht. Aber Mutter hat ihn Tag für Tag so gesehen. Ich denke, es war lange vor unserer Zeit. Wie kommst du darauf? Ich kam gerade vom Klo. Die Küchentür stand offen und Mutter schlug diese Unmengen Schlagsahne. Ich werde nie wieder Schlagsahne essen und können. Und Corinne war bei ihr. Er redete, während Mutter schlug und schlug. Sie drosch auf diese Schlagsahne ein. Ich blieb stehen, ich konnte nicht weitergehen. Weißt du, wie oft mir das in meinem Leben passiert ist, dass ich an Türen stehen geblieben bin und nicht weiter konnte? Ich stand da und lauschte. Der Lauscher an der Wand. Ja. Und immer bin ich wie ein geprügelter Hund davongeschlichen mit dem, was ich gehört hatte. Sogar als ich General wurde, bin ich manchmal durch die Gänge des Ministeriums geschlichen. Du hast doch als Kind schon immer Angst gehabt. Ja. Es war immer alles eine Nummer zu groß. Die Sachen, die ich anziehen musste, weil ich da hineinwachsen sollte, die Schule, durch die man mich als Lorenz-Sohn durchschleifte, die Armee, das Studium, die Beförderung, alles immer eine Nummer zu groß. Und ich habe mich vor dem Augenblick gefürchtet, da ich zum Dienst gehe und plötzlich tritt mir wer entgegen und sagt, du kannst das gar nicht, was du vorgibst zu können. Du wolltest von Mutter und Corinne erzählen. Ja, das tue ich ja auch. Es gehört ja dazu. Na, als es dann wirklich geschah, als ich wirklich überflüssig wurde, war es ganz anders. Niemand sagte es mir. Mein Dienstzimmer war versiegelt, ein Stück Strippe, ein Klecks Lack und schönen Gruß von ihrer DDR. Ich ging nach Hause, niemand rief an, niemand fragte. Ich war so ganz und gar überflüssig. Ich habe Mutter dann angerufen. Du? Du hast Mutter angerufen? Plötzlich war ja niemand anders mehr da, verstehst du? Ich habe geredet und geredet, gefragt, was ich tun soll. Es war ganz still im Telefon. Ich habe gerufen, hallo, hallo. Und das Einzigste, was sie mir sagte, war, was willst du tun? Sei froh, es geht dich nichts mehr an. Was sonst hätte sie dir sagen können? Ich kenne doch deinen weinerlichen Ton, wenn du betrunken bist. Ich habe auch meinen Schreibtisch ausgeräumt und bin weggegangen. Da war ich 44, Lara, 44. Und die eigene Mutter sagt, es geht dich nichts mehr an. Es war mein ganzes Leben. Verstehst du das nicht? Ich hatte nichts anderes. Und sie schließt die Akte. Ja, Mutter war manchmal hart. Sie war nicht hart, sie war selbstsüchtig. Ihr ganzes Leben an Vaters Seite war eine nicht enden wollende Lüge. Was hätte sie denn tun sollen, was? Aufstehen und weggehen. Sie hätte mit Corinne gehen sollen, damals, nachdem er aus Bautzen zurückkam. Hätte, hätte, hätte. Er hat Mutter wirklich geliebt. Woher willst du das wissen? Weil ich gehört habe, was sie miteinander geredet haben in der Küche. Als Mutter wie besessen die Schlagsahne schlug. Dann wurde es ganz still, ganz unheimlich still und dann hat er gesagt, Maria, es muss nicht sein. Ich habe so lange gewartet, so furchtbar lange, ein halbes Jahrhundert, Und alles, woran ich glaubte, alles, woran ich geglaubt habe, ist weg. Einfach weg. Und nur noch du bist da. Nimm dich nicht auch noch weg, bitte. Und Mutter? Was hat sie gesagt? Sie hat geschwiegen. Dann klapperte der Schneebesen erst langsam und dann immer rascher und dann hat sie ganz leise gesagt, deck den Tisch auf der Terrasse und hol Lorenz. Ich bring das zu Ende, so oder so. Und dann trat Corinne auf den Flur und sah mich, er hatte Tränen in den Augen. Er ging hinaus und deckte den Tisch. Ich hörte das Geschirr klappern und dann kam Mutter mit der Sahneschüssel aus der Küche. Sie hat mich nicht gesehen. Als Kind habe ich immer gedacht, alte Leute mit silbergrauen Haaren auf einer Bank, das ist Frieden. Ich konnte mir nie vorstellen, dass auch das Böse alt wird. Mutter, Lorenz und Corinne, drei alte, schuldige, böse Menschen, unlösbar miteinander verbunden. Und wir mit ihnen. Konnte das passieren? Haben Sie den Mann nicht durchsucht? Was heißt hier, Sie haben ihm alles abgenommen? Offensichtlich wohl nicht. Ja, faxen Sie ihn rüber, aber sofort. Verdammter Mist. Was sehen Sie mich so an? Corinne? Ist etwas mit Corinne? Ja. Er hat in seiner Zelle Gift genommen. Ich fasse es nicht. Ciancali in einer Kapsel, als ob er ein Kriegsverbrecher wäre. War er immer so vorbereitet? Ja. Geht Ihnen sein Tod nicht nah? Doch. Wollen Sie jetzt vielleicht Ihre Aussage ändern? Nein. Corinne hat noch einen Brief an Sie geschrieben. Er muss jeden Augenblick ankommen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich Ihnen beim Stande der Ermittlung diesen Brief aushändigen darf. Wenn Sie es wissen, sagen Sie mir Bescheid. Ich möchte jetzt nicht mehr hier sitzen. Kortschick, bringen Sie Frau Lorenz in Ihre Zelle. Und lassen Sie eine gründliche Leibesvisitation durchführen. Lorenz, Sie können gehen. Gehen? Der vollständige Obduktionsbefund liegt jetzt vor. Es bleibt, was es ist. Ja, Frau Lorenz, es bleibt, was es ist. Ein Unfall mit Todesfolge. Nein, nein, nein! Hier ist Corinnes Brief an Sie. Ich lasse die Tür offen. Sie bekommen dann Ihre persönlichen Gegenstände zurück. Wenn Sie nicht nach Hause wollen, wir können Ihnen ein Hotelzimmer bestellen. Mit welchem Recht tun Sie das? Das sind die gegebenen Vorschriften. Ich habe einen Menschen getötet. Ich weiß. Aber die Fakten sind gegen Sie. Das also ist die Strafe. Das müssen Sie entscheiden. Hier ist der Brief. Gute Nacht. Liebe Maria, ich weiß, dass du mich nicht liebst. Ich weiß, dass was wir auch immer getan haben, nichts davon ein Leben für uns bedeutet. Aber alles, was wir getan haben, hat für andere sehr viel bedeutet. Entbehrung, Leid, Kummer, Verzweiflung, Erniedrigung, am allerwenigsten aber Glück. Ich war an deiner Seite, als Lorenz zu sterben begann, und ich war bei Lorenz und nicht bei dir, als er starb. Ich habe in seine Augen gesehen, bis sie brachen, und ich habe zum Fenster gesehen. Da standet ihr zwei, du und Lara. Und aus dem Hintergrund kam Mischa getaumelt. Der Regen lief an der Scheibe herunter wie Tränen. aber von euch hat niemand geweint. Geweint habe nur ich. Nicht um Lorenz, nur um mich. Nur um mich. Um ein vertanes, längst vergangenes, aufgebrauchtes Leben. Ich habe um unsere nie gewesene Liebe geweint. Und um alles, was mit ihr zusammenhing. Ich hätte Lorenz 100-fach ermorden wollen. Du vielleicht auch. Gekonnt haben wir es beide nicht. Es war, was immer du auch gewollt hast, wirklich nur ein Unfall. Und Lorenz ist verreckt. Verreckt wie jede unserer Hoffnungen. Weißt du noch, was ich dir damals in Moskau sagte? Man ist fremd unter seinesgleichen. Und jetzt sage ich dir, Liebste, die du mich nicht liebst, man kann das Erinnern nicht vergessen, nichts ungeschehen machen und nichts zurücknehmen. Nicht mit einem Wort, nicht mit einem Tod, einfach mit gar nichts. In unerwiderter Liebe, Corinne. Erinnern, vergessen. Hörspiel von Andreas Knaup. Maria Lorenz, Christine Gloger. Vernehmer, Herbert Sand. Alexander Corinne, Albert Hetterle. Polizist, Christian Giese. Mischa, Martin Seifert. Lara, Simone von Sklinitzky. Technik Regine Kraus, Ton Bernd Friebel, Regieassistenz Stefanie Lasey, Regie Robert Mateka. Produktion Deutschlandradio Berlin 1999.